Stories. Heute mit dem Tobi. Hallo. Und mit dem Marcel. Hallo. Und mit Martin. Hallo. Ja, zu dritt, wie immer. Folge ist die 269 und wie immer gibt es einen Zahlenfakt. Ja. Und zwar für 269 Euro, also ab 269 Euro, kann man sich mittlerweile bei zum Beispiel Hitmeister.de ein Samsung Galaxy Note 2 holen, wenn man ein funktionierendes Handy haben möchte. Ja, das nicht explodiert. Genau. Ja. Da gibt's nämlich die schönen neuen News, dass die Austauschgeräte von Samsung durch Flugzeugteppiche durchbrennen. Offensichtlich auch explodieren. Was wahrscheinlich der einzige Grund sein wird, warum Apple dieses Jahr wieder bessere iPhone-Zahlen schreiben wird. Wahrscheinlich, das ist jetzt meine Prognose. Ich weiß nicht, ob es der einzige Grund sein wird. Aber naja, ich würde sagen, das iPhone 7 ist jetzt kein typisches Vollzahlengerät, also Zahlensprunggerät, ja. So wie 5, 6, 7, wo alle sagen, das müssen wir jetzt unbedingt haben. Also wir erinnern uns ja, beim 6er war es eher so, dass da neue Bildschirmgrößen eingeführt wurden, völlig neuer Formfaktor, und da war der Run ja super groß. Ich schätze mal, das ist beim 7er jetzt nicht der Fall. Naja, was man so hört, haben sie zumindest ganz gute Absatzzahlen. Also es gab irgendwie so einen Supply Channel Magier, der gemeint hat, oh, das sieht gut aus für das iPhone 7. Aber also ich bin tatsächlich sehr gespannt, und das Thema Handys wird ja auch weiter in der Folge vorkommen. Ja. Inwiefern jetzt diese Samsung-Sache Auswirkungen auf den Handymarkt haben wird. Ja, vor allem auf Samsung ist die Frage. Die haben ja momentan nicht so viel Glück. Also einerseits halt diese Note 7 Geschichten, wo die Akkus Feuer fangen und sehr warm werden zumindest. Andererseits ja diese 360-Kamera, die sie ja schon Mitte des Jahres irgendwie angefangen haben, groß zu bewerben. Also bei mir um die Ecke war so ein haushohes Plakat, dann aber nicht liefern konnten, weil irgendwie diese eine Fabrik, die irgendwelche Teile macht für die 3D-Kameras, bei einem Erdbeben Probleme hatte und dann irgendwie die ganzen 3D-Kameras um ein paar Monate nach hinten verschoben werden mussten. Also 360-Grad-Kameras meine ich nicht, 3D. Ich nehme mal an, dass sich das innerhalb des Android-Bereichs bewegen wird, aber Samsung, wenn ich das richtig gesehen habe, ist ja Marktführer, was Handys angeht. Und also das wird schon spannend, was da passiert. Ja. Und jetzt finde ich das ganz spannend. Doch, doch. Wir behalten das im Auge. Ein kurzes Update zum letzten Mal. Wir haben ja irgendwie rum überlegt, ob Disney Twitter kauft. Momentan sieht es wieder nicht danach aus. Sowohl Twitter als auch Google als auch Apple haben wohl kein Interesse, dass Apple nicht Twitter kauft. Dachte ich mir schon fast. Aber ja, die Gerüchtelage ist wie immer instabil. Ja, noch ein kleines Update. Ich konnte es reproduzieren. Ich habe es zum zweiten Mal geschafft, Universal Clipboard einzusetzen. Wow. Es war auch super hilfreich, weil ich wollte was twittern, wo das Foto auf meinem Handy war. Mhm. Und der Link dazu war auf dem Laptop auf. Verstehe. Und deswegen war das alles total super. Danach hat es leider nie wieder funktioniert. Ja. Was ich letztens festgestellt habe, ist, dass sich irgendwann das Verhalten des iOS-Simulators verändert hat dahingehend. Weil früher dachte ich, dass das Clipboard einfach geshared wird zwischen dem Host-System im Simulator und dem Host-System, also macOS. Ja. Mittlerweile ist es bei mir zumindest so, dass ich einmal im Simulator Apfel V machen muss, um mein Pasteboard in das Pasteboard des Simulators zu kopieren. Damit ich dann in iOS pasten kann. Das kenne ich aber auch. Also dann ist es schon länger her, weil die aktuelle Situation ist tatsächlich so, dass Copy-Paste immer so das komplette Pasteboard vom Simulator betrifft, wenn die Simulator-App vorne ist. Vielleicht habe ich es mir falsch gemerkt, aber es hat mich irgendwie letztens irritiert zumindest. Aha. Also ja. Ich hatte jedenfalls in letzter Zeit immer Probleme, die Tastatur mit der Tastatur zu benutzen. Ich weiß gar nicht, ging das noch nie oder das ging doch früher. Ich finde, das ist schlimmer geworden. Ich finde, das ist echt wonkier geworden. Ging mal besser, ja. Tastatur an, ausschalten in der Simulator-App bringt's dann? fixt es oft, aber ich finde, es ist schlimmer geworden. Weil gerade, wenn man was, also ja, also ich teste sehr viel auf dem Device, aber wenn ich im Simulator teste, dann meistens genau aus so einem Grund, damit ich es mir halt leichter machen kann. Ja. Das ist schon blöd. Wo wir gerade bei Tastaturen sind, wenn ihr mal was Furchtbares sehen wollt, dann geht in Messages in eine Konversation und macht die Rules-Icons an oder irgendein anderes App-Store-Icon-Set. Und dann gibt es unten rechts so einen kleinen Knopf, mit dem ihr das Vollbild machen könnt, hochschieben und dann rotiert euer iPhone. Hm. Und dann macht es wieder zu. Oh ja, da passieren interessante Sachen. Und das ist, also es ist horribel, was dann passiert. Ja. Seufzt, sie seufzt, sie seufzt. Ja, aber weg vom ungeplanten Rant hin zum geplanten Rant. Nein, ich wollte mit euch sprechen über Kerzen, Duftkerzen nämlich. Duftkerzen? Sehr schön, endlich. Ja. Lange hat's gedauert. Ja, das ist momentan gerade das große, die große News Story, was Macs angeht. Gott, diese Duftkerzen. Man kann nämlich jetzt eine Duftkerze kaufen mit dem Geruch von neuen Macs. Wenn man sich schon keine richtigen neuen Macs kaufen will zurzeit, dann kann man sich jetzt wenigstens eine Kerze kaufen, die danach riecht. Gibt es da verschiedene Modelle? Also so ich hätte gerne iMac Geruch von der Grafikkarte. Mitte 2003 oder so. Oder riechen die alle gleich? Also ich habe das Gefühl, ich habe ja schon so einigen Mac ausgepackt in meiner Karriere als Administrator an der Uni und so. Und ich habe immer das Gefühl, die riechen nach alten Socken. Ich weiß nicht so recht, warum man da eine Duftkerze für will. Nach alten Socken. Also ich bin immer ganz froh, wenn der neue Mac-Geruch dann schwindet. Der hat so was Käsefüßiges irgendwie, finde ich. Naja, nachdem es Parfum gibt, das nach Geld und nach Leichengeruch riecht, warum nicht auch Kerzen, die nach Macs riechen? Ja, ja. Auf jeden Fall kannst du eine Handpulled Soy Candle kaufen, die nach New Mac riecht. Gut, das nur am Rande für diejenigen unter euch, die das interessiert, Fragezeichen. Außerdem am Rande vermerkt, es gibt mal wieder ein neues Telefon von Google. Ja, kommt ja dann auch Crazy. Zeitlich ganz praktisch. Wann erscheint es denn mit Samsung? Ach so, ja. Erscheint es? Hat er das irgendein Datum schon? Ach Gott, ich frage mich immer so Sachen, die ich nicht vorbereitet habe und dann wirklich so dumm. Ja, Entschuldigung. Also so dumm, wie ich bin halt auch, aber ja. Ich weiß nicht genau, wann es auslieferbar ist. Vielleicht ist es das schon. Ich habe jetzt nur den Bloomberg-Artikel. Ich google das mal. Gelesen. Ja, auf jeden Fall, es gibt ein Pixel, das Telefon heißt Pixel. und das gibt es in Pixel und Pixel XL. Pixel XL ist das große. Da wird dann Nougat drauflaufen in der Version 7.1. Also Android in der 7.1 Nougat. Ja, ansonsten, es sieht ganz nett aus so. Sie behaupten, es hätte die beste Kamera on a smartphone ever. Mhm. Ja, also die Artikel klangen schon mehr so nach, wir holen die alte Phrase vom iPhone-Killer wieder raus. Ja, ja, ja. Und was ich ja schon lange nicht mehr gelesen hatte. So. Ja. Ich habe ein Release-Date gefunden, es ist der 20. Oktober, also relativ bald, in 2 Wochen. Ja, dann werden wahrscheinlich auch demnächst die ersten Reviews hochpoppen. Bis jetzt habe ich eben nur die Ankündigung gesehen. Ja, sieht ganz spannend aus. Sie haben es wohl HTC auf den Bauch gebunden, nachdem Huawei irgendwie nicht wollte oder nicht konnte. Und jetzt baut HTC diese Phones. Sie bestehen aber drauf, dass es made by Google ist und dass es nicht irgendwie, dass sie taken da ownership in the product, wie man so schön sagt auf Deutsch. Insofern mal beobachten, wo da die Reise hingeht. Also ich bin gespannt, wenn die ersten Reviews kommen, zu sehen, was da Konsens ist. Ich habe ja mal für eine Firma gearbeitet, die hat die Geräte fertig gebaut, bis auf die Gehäusedeckel. Die wurden in Amerika bestrahlt. Also so, das ist irgendwie so ein bla Strahlverfahren, also jedenfalls gedruckt in Amerika und draufgeschraubt und dann stand auf diesem Ding bestrahlt made in America. Im Sinne von mit kleinkörnigen Substanzen beschossen. Genau, mit Farbe. Und nicht Bälle, mit Strahlung im Sinne von nein, nein. Alpha, Beta, Gamma. Genau. Ja. Gut, also Google Pixel, wer da genaueres wissen will, guckt das am besten selber nach, weil wir sind immer noch die Mac und Apple Deppen und deswegen will man uns da nicht vertrauen, wenn wir darüber sprechen. Aber große Kernkompetenz ist dementsprechend macOS immer noch und da habe ich was Feines gefunden bei wo war das gleich wieder? Bei Michael Tsai. Der hat nämlich ein paar Mac-Terminal-Tipps rausgesucht, also Tipps für das Terminal auf dem Mac, die ich noch nicht kannte und das soll das heißen, weil ich habe das, ich benutze das als 10.0 oder davor eigentlich schon. Und das sind richtig praktische Sachen, die ich eigentlich auch schon oft gebrauchen hätte können. Und naja, manchmal lohnt sich wohl die Doku und die Hilfe zu lesen. Da sind so Sachen dabei wie einfach mal den Output des letzten Kommandos markieren mit Command-Shift-A. Yes. Dann kannst du voll escapeden Text copy-pasten mit Command-Control-V. Also solche Geschichten, wo du dir denkst, okay, also jetzt habe ich von Hand immer diesen String escaped und da überall die Backslashes reingemacht, das hätte ich auch einfach mit Command-Control-V machen können. Ja, und von dieser Kategorie gibt es da noch so einige, die richtig schön sind. Also ich wusste zum Beispiel auch nicht, dass man mit der Maus mittlerweile in Less scrollen kann. Ja, das ist toll. Ja. Also ich war ja schon, sehr überrascht, als ich so die ganz simplen Funktionen von euch gehört habe. Alleine Copy-Paste, dass du einen Ordner in die Kommandozeile ziehen kannst, dann den Pfad anzeigt und so weiter. Was natürlich super ist, weil ich die Kommandozeile wie wahrscheinlich viele Menschen auf dem Niveau von Copy-Paste benutze. Ja. Ja, was ich ganz oft brauche, was auch viele nicht wissen, du kannst auch einen beliebigen Folder auf das Terminal-Icon unten im Dock ziehen und dann geht das Terminal in diesem Verzeichnis auf. Oh, das ist schön. Aber hier haben wir noch mehr Power-User-Tipps, die Leute, die das Apple-Terminal benutzen, definitiv sich mal angucken sollten. Unter anderem gibt's auch Bookmarks im Terminal, das wusste ich auch nicht. Das heißt? Naja, dass du irgendwo oben einen Bookmark setzen kannst und dann da einfach wieder hinscrollen und so. Okay. Wahnsinn. Ich bin ja immer froh, wenn ich es nicht benutze. Ja. Ich bin immer ganz froh, wenn ich ein bisschen Terminal-Fu machen kann. Gut, ja, im Prinzip wollte ich dann noch ein bisschen rumnölen. Ich habe nämlich, ich habe Probleme mit YouTube. Gut, fangen wir vorne an. Es gibt auf YouTube ja diese Watch-Later-Playliste. So, also das, wer da schon mal mehr mitgemacht hat, weiß, man kann auf YouTube Kanäle abonnieren, hat dann seine Subscriptions, sieht dann immer schön, was gibt's denn Neues von den Leuten, denen ich so folge. Und wenn man dann was findet, was man sich angucken möchte, aber gerade nicht genug Zeit hat, dann gibt es in jedem Video rechts unten so ein kleines blaues Kreuz. Und wenn man das anklickt, dann landet das Video in der Watch-Later-Playliste. Da muss ich ganz kurz einhaken. Geht das auch bei Sachen, die man nicht abonniert hat? Ja, ja, das geht auch bei Sachen, die du nicht abonniert hast. Da ist dann mitunter... Für mich jetzt schon der Tipp des Tages. Ja. Also wenn du schon das Video offen hast in der Player-Ansicht, dann musst du das über Add machen. Da gibt's dann auch immer die Watch-Later-Playliste. Add to. Genau. Wenn du es noch in der kleinen... Watch Later, ja. Genau. Das ist unglaublich, dass man so Sachen... Wenn es noch in dieser kleinen Thumbnail-Ansicht... Basic Functionality, die ich nicht kennt. Wenn es noch in dieser kleinen Thumbnail-Ansicht ist, dann gibt es meistens unten so ein grünes grünes Kreuz. Genau. Das ist so die Basics. So. Bis vor kurzem, also bis Mitte September, war es so, dass man über die API von YouTube auf diese Watch Later Playliste zugreifen konnte. Und ich hatte mir eine iOS-App geschrieben, die eben jenes tut und dann die Videos auf meiner Watch Later Playliste runterlädt, damit ich die auch irgendwie unterwegs gucken kann, ohne meine Daten irgendwie sonst wohin zu blasen. Gut, komme ich jetzt irgendwie hier zurück, hatte mal Zeit, hier auf mein neues Telefon diese App wieder drauf zu spielen. Und stelle fest, sie geht nicht mehr. Ja, bin ich am Debuggen, gucke, was läuft denn, warum geht da nichts? Merke irgendwann, okay, da kommt immer eine leere Playlist zurück. Ja. Mhm. Meine erste Assoziation war, okay, irgendwas läuft schief. Ich werfe mal diesen ganzen alten Code raus, der da drin ist, weil ich hatte nämlich die offiziellen API-Bridges benutzt von Google, die noch Objective-C sind, mit irgendwie ein bisschen Swift-Glue-Code obendrauf, und das war ganz schrecklich mit ganz viel hartgecaste, und ja, ich dachte mir, okay, es ist Zeit, du machst es jetzt nochmal neu, und hab mal irgendwie geguckt, und es gibt halt was Schönes in Swift auch von irgendjemandem, der sich das zur Aufgabe gemacht hat, für Google da mal ordentliche APIs zu basteln, also API-Sachen in Swift zu basteln, und hab das eingebaut. Bin dann irgendwann da gewesen, wo ich vorher war, und stell fest, es kommt immer noch die leere Playliste zurück. Ja, und dann dachte ich mir, okay, jetzt musst du doch mal googeln, was da los ist. Und stellt sich raus, Google hat einfach von heute auf morgen gesagt, ja, hier den Zugriff auf die Watch Later Playliste über die API, den drehen wir ab, da kommt dann immer nur noch eine leere Playliste. So. What? Behaves as intended. Und ich dachte mir so, okay, das ist ja echt doof, weil ich hatte da eine App gebaut, die diese API braucht, und jetzt geht die nicht mehr. Ja, ich habe meine App jetzt umgeschrieben, dass sie meine ganzen Subscriptions verwaltet und mir alles anzeigt und ich da automatisch aus meinen Subscriptions Sachen runterladen kann. Sprich, ich benutze die Watch Later Playlist einfach nicht mehr, aber super nervige Scheiße, einfach API abzudrehen, so, weil ohne Begründung auch. Es gibt keine Ansage, warum. Nee. Wahrscheinlich, weil du es so benutzt hast, wie du es benutzt hast. Nein, also YouTube-Videos runtergeladen. Es gibt ja schon valide Gründe, sich irgendwie die Watch Later Playliste anzuzeigen. Ja, also gerade es gibt diverse Webdienste zum Beispiel, die aus der Watch Later Playliste Videos rauskopieren und woanders hin in andere Playlisten kopieren für dich automatisch. Die gehen auch alle nicht mehr. Naja. Ja, das ist natürlich sehr doof. Nun ja, aber was will man machen? Aber wo du YouTube schon erwähnt hast, ja. Ich muss mich nochmal bedanken dafür, dass du mich auf das Feature von Bild in Bild aufmerksam gemacht hast. Ja. Im Sierra, ich benutze es nämlich seitdem richtig, richtig oft. Und wahrscheinlich hätte ich es nie benutzt, weil ich natürlich das Kontextmenü nicht gefunden hätte. Ja, das Kontextmenü. Weil du ja zweimal die rechte Maustaste, genau, du musst zweimal die rechte Maustaste drücken. Also sich nicht verwirren lassen vom ersten Kontextmenü, was kommt. Allerdings benutze ich es natürlich jetzt sehr, sehr oft, weil ich oft Videos laufen habe, wo ich mich ungefähr vom Bild her 20 Sekunden von dem 10-Minuten-Video interessieren und der Rest, da reicht mir der Ton. Und wenn ich dann an eine Stelle komme, wo ich mal kurz gucken möchte, kann ich einen Blick drauf werfen. Ja. Vor allem ist das nützlich, wenn man Unity benutzt und gerade seine Szene lädt oder so, weil sobald ich aus Unity rausgehe, pausiert der die Szene. Also der pausiert das Spiel. Und so habe ich das schön umgangen mit Bild in Bild. Ich bin gerade total irritiert, dass du nebenbei twitterst, aber das ist Tobi, der dich retweetet. Mist. What? Ja, wir sind voll bei der Sache, wie ihr merkt. Aber Bild in Bild in der Tat eine ganz praktische Funktion, die aber nur so halb durchdacht ist immer noch. Also ich habe da immer noch Probleme mit diesen leeren Fenstern, die immer rumkraften. Aber ja, muss man wohl mitleben. Das habe ich auch, wenn ich YouTube Fullscreen benutze. Wobei YouTube Fullscreen finde ich sehr angenehm, weil dann kannst du so mit drei Fingern seitlich swipen und bist so in dem YouTube-Video, kannst es gucken und stoppen und drei Finger seitlich swipen und wieder zurück zu deinem Desktop und das was anderes machen. Ja. Aber irgendwie, also ich gehe auch immer mehr dazu über, Apps komplett voll zu screenen und dann mit drei Fingern zu swipen. Also ich habe zum Beispiel auf meinem zweiten Monitor irgendwie ein Fullscreen-Window mit Twitter, ein Fullscreen-Window mit iTunes und aber irgendwie fühlt sich das auch falsch an. Ich weiß nicht. Ja, Multimonitor und Fullscreen funktioniert für mich irgendwie gar nicht. Ein Monitor, Fullscreen geht noch, aber Multimonitor und Fullscreen, da habe ich dann so viele Kontextwechsel, das verwirrt mich. Hm. Ja. Ja, also irgendwie dieser Mac, der braucht eine klare Linie, glaube ich. Also ich habe heute auch irgendwie so einen Artikel, einen Link auf einen Artikel gesehen von, was würde Steve Jobs verändern, wenn er jetzt zu Apple käme. Das ist natürlich auch wieder so ein total absurder Gedanke und immer dieses, unter Steve hätte es das nicht gegeben. Aber es ist ein interessantes Gedankenexperiment, weil so langsam hat man schon auch den Eindruck, dass Apple wieder an einem Punkt ist, wo die Produktkategorien so ein bisschen Klarheit vertragen könnten und auch die Software teilweise so ein bisschen in alle Richtungen aus. Ja, besonders auch die Benutzeroberfläche ist halt in allen Apps sehr, sehr unterschiedlich mittlerweile im iOS auch. Martin, du hattest ja letztens Streaks empfohlen und vielleicht da noch ein kleiner Nachtrag, weil es ja jetzt eine Woche her ist und man ein bisschen Erfahrung damit sammeln konnte. Das, die erste Erfahrung, die ich damit gesammelt habe, ist, das Icon bringt mich zum Wahnsinn. Denn das Icon ist eben so eine Progress-Bar, also so ein Progress-Ring und ist nie gefüllt. So dass ich, also mir klar, dass das gewollt ist, aber ich habe halt immer das Gefühl, selbst wenn ich das die Badges abgearbeitet habe, dass ich meine Aufgaben heute noch nicht vollendet habe. Auf der anderen Seite, ich habe jetzt kurz überlegt, ob ich Apple empfehlen möchte, dass sie endlich animierte Icons einführen, aber nein. Das ist wahrscheinlich, wäre wahrscheinlich fürchterlich, weil der ganze Home-Bildschirm dann rumhüpft und. Ja. Also da müsste man halt dann auch wieder genau gucken, was da wie animiert, und so viel Qualitätskontrolle traue ich Apple auch nicht zu. Ansonsten muss ich sagen, ich bin auf der einen Seite, die App funktioniert sehr gut für mich, die Sachen dann auch zu tun. Auf der anderen Seite bin ich ein bisschen frustriert vom User Interface. Lustigerweise, weil das hat ja ein Apple Design Award bekommen auch. Also erstens, die App versucht ja so rauszukriegen, wann machst du was. Und das sind halt teilweise Tätigkeiten, die ich unregelmäßig mache. Und er erinnert mich dann zu ganz komischen Zeitpunkten, wenn du so was hast, was so an der Datumsgrenze ist, gegen 12, was mal so 11:45 ist und mal vor 12, dann kommt die App total durcheinander. Hast du das an dem Tag gemacht oder nicht? Ja. Also das ist dann recht crazy. Außerdem habe ich Riesenprobleme, zumindest auf der Uhr zu sehen, ist das jetzt der aktive Status, ich habe es gemacht, oder ist es der Status, ich habe es noch nicht gemacht? Ja, das auf der Uhr ist das ein bisschen seltsam. Das habe ich auch schon festgestellt, dass man da so ein bisschen Probleme hat, zu sehen, was passiert. Und was bei mir auch gar nicht gut funktioniert hat, war, ich hatte eine Tätigkeit zweimal am Tag und da bin ich dann komplett verwirrt gewesen. Da habe ich die jetzt gemacht, habe ich sie einmal gemacht, habe ich jetzt aus Versehen zweimal eingegeben, dass ich sie jetzt gemacht habe. Also Ich finde es erstaunlich, weil das Interface wirkt vom ersten Blick total aufgeräumt und klar und funktioniert für mich aber echt schlecht. Eine positive Seite möchte ich noch sagen, sie haben Haptik jetzt eingebaut und das hilft da total, weil sobald dann dieses Produkt vom iPhone kommt, weiß ich, okay, jetzt habe ich meine Tätigkeit registriert und es ist auch sehr, sehr befriedigend, was ja bei der die App dreht sich ja nur darum, dass es befriedigender ist, Aufgaben zu lösen. Mhm. Also Aufgaben zu machen. Regelmäßig, ja. Gut. Ja, wo wir dann quasi schon einen Postkonsum-Beitrag gerade hatten, können wir dann nahtlos zum Konsum dieser Woche überleiten. Der erste Eintrag in meiner Liste heißt Pan Pan. Ja, und zwar nicht mit U, sondern mit A. Pan Pan. Pan Pan. Pan Pan und mit Bindestrich Pan Pan dazwischen. Ist ein Spiel, was mir vor, weiß ich nicht, ein paar Monaten mal aufgefallen ist über einen Trailer. Und dann irgendwie kamen wir im Büro drauf. Ich glaube, Robert hatte irgendwas getan. Also, ja, genau. Und das ist mittlerweile erschienen, und zwar nicht erst jetzt, sondern schon im August erschienen. Ende August. Und völlig an mir vorbeigekommen. Es ist mir damals aufgefallen, weil es so eine Ästhetik hat, die einen erstmal, und das ist natürlich immer böse, weil der Bereich ist sehr, sehr groß, so ein bisschen Monument Valley-like erinnert. Ist von einem Typen alleine, glaube ich, programmiert worden. Du hast auch so eine Figur, die durch die Gegend rennt und Rätsel lösen muss. Und ich habe mich eigentlich sehr drauf gefreut, weil es irgendwie süß aussah. Und leider ist relativ schnell klar geworden, warum ich nichts davon mitgekriegt habe. Das liegt, glaube ich, daran, wie das Spiel ist. Und zwar sehr, sehr unübersichtlich und sehr esoterisch. Also nicht thematisch irgendwie esoterisch, sondern es ist sehr, sehr schwierig, irgendwie rauszukriegen, worum geht's hier jetzt eigentlich. Prinzipiell geht's darum, und das ist dann wieder ganz einfach, du musst Klötze in bestimmten Formen auf andere wie nennt man das, so Matten in der gleichen Form legen. Mhm. Also einen Kreis auf einen Zylinder auf einen Kreis drauflegen und ein sternförmiges Objekt auf einen Stern drauflegen und so weiter. Leider sieht man das oft sehr nicht. Ist das Objekt jetzt, also es ist so eine Flat-Grafik, wie eben bei Monument Valley auch. Und du siehst halt oft auch gar nicht, ist das jetzt ein Kreis, soll das ein Rechteck sein? Was ist das überhaupt? Und dann teilweise driften die Rätsel ins sehr, sehr Seltsame ab. Wäre jetzt vielleicht auch nicht so schlecht, wenn man sich da jetzt auf das Spiel einlässt und dann anfängt rumzuknobeln und so. Was mein Problem an der ganzen Sache ist, es sind unglaublich viele Red Herrings drin. Also du hast ganz viele Muster auch in der Landschaft und so, die aber reine Muster sind und reiner Spaß und halt nichts mit den Rätseln zu tun haben. Und deswegen ist es schon schwierig, sich da durchzuwursteln. Ich habe es teilweise versucht. Es gab dann ein, zwei Sachen, die auch befriedigend waren, wenn man sie rausgekriegt hat. Es gab aber auch Sachen, da habe ich dann die Lösung nachgeguckt und habe mir gedacht, okay, da wäre ich jetzt aber nie drauf gekommen. Bin jetzt insofern auch noch nicht durch das Teil. Es gibt's auf Steam für Mac oder PC, kostet 12,99. Kann man sich trotzdem angucken, wenn man mag, hat halt die hohen Erwartungen jetzt nicht unbedingt befriedigt bei mir. Ja, ist ein bisschen schade. Also es sieht echt gut aus. Und ja. Naja, aber vielleicht trotzdem mal ausprobieren und dann selbst ein Urteil bilden. Ja, oder auch mal eine Review lesen. Ja. Das ist, oder sich mal ein bisschen videomäßig da reinfinden. Man hat halt auch relativ lange Laufwege und muss dann halt auch hin und her laufen und Sachen rumtragen und so. Ja. Gut, und dann kommen wir auch schon zum letzten Programmpunkt dieser Sendung. Ich möchte nämlich auch etwas vorstellen. Und bei mir ist das Burly Man at Sea. Und das sagt im Prinzip auch schon relativ viel. Das handelt sich nämlich um drei Burly Man at Sea, Klammer, die da rumfahren und Abenteuer erleben. Und das Ganze findet so als Adventure auf iOS und ich glaube auch auf PC und Mac statt, wenn ich mich nicht täusche. Ja, PC, Mac und Mobile. Gibt es im Steam, im Humble Store, in itch.io und im App Store und bei Google Play. Und das Tolle an dem Ding ist die Optik. Optik ist jetzt voll in. Ja, also es ist eine sehr flache, minimalistische Illustrationsoptik. Die Interaktion ist passend dazu auch relativ minimalistisch. Also stellenweise hat man dann eher das Gefühl, man spielt jetzt so ein interaktives Kinderbuch und gar nicht so sehr als irgendwie ein fieses Puzzle-Adventure. Ich fand es aber sehr angenehm und es ist auf jeden Fall sehr hochqualitativ gemacht und man hat den Eindruck, hier hat jemand wirklich sich ausgetobt und Spaß gehabt und seine Vision umgesetzt und es macht Spaß und das ist schön. Wie weit bist du gekommen? Weil ich habe mir das auch geladen. Interessanterweise lief das irgendwie ziemlich heiß auf Twitter. Ich nehme an, weil irgendwer da mitgemacht hat, der irgendwo anders auch mitgemacht hat. Ich weiß aber nicht genau. Ich hab's ehrlich gesagt noch nicht so lange. Dementsprechend habe ich auch noch nicht viel Zeit gehabt, weit zu kommen. Ich habe irgendwie so mal, weiß nicht, 20 Minuten oder so gespielt. Also ich bin nämlich bloß ins Dorf gefahren und war bei einem Schmied, der mir nicht helfen wollte. Und hab dann aufgehört bis jetzt. Also es ist auch eingedeutscht. Ja, du musst im Kaffee Menschen. Bitte? Du musst zu dem Kaffeemenschen. Ah ja. Es ist auch eingedeutscht, vielleicht ist das wichtig zu sagen, weil schon viel Text drin ist. Also es wird tatsächlich eher so wie ein Kinderbuch erzählt, wo dann immer der eine sagte bla bla bla und der andere sagte bla bla bla. In der deutschen Version springen sie manchmal zwischen den Zeiten, aber naja, das ist nicht so schlimm. Mich hat's jetzt noch nicht gepackt, aber ich habe es halt auch noch nicht so weit gespielt. Die Frage ist, ob ich es dann nochmal aufmache. Das wird ganz spannend. So wie ich das verstanden habe von einem Artikel, den ich gelesen habe, ist das Konzept so, dass dir da Geschichten erzählt werden. Und der Spaß an der Sache ist, dass die sind gar nicht so lang, eine Geschichte. Der Spaß ist, dass du es halt öfter spielst und verschiedene Wege ausprobierst und jedes Mal so eine andere Vorsage da. Du kannst da neue Dinge entdecken und ich habe auch diverse Reviews schon gelesen, wo sie sagen, ich spiele es jetzt zum dritten Mal und es ist immer noch, entdecke immer noch neue Dinge. Der Trailer erinnert mich irgendwarum an Sorcery. Also Sorcery. Sword and Sorcery meinst du? Ja. Weil wenn du Sorcery sagst, das ist nämlich, da ist jetzt der vierte Teil erschienen gerade eben. Das Sorcery. Du meinst Sword and Sorcery. Sword and Sorcery. Ist das irgendwie Nein. ähnlich? Nee. Okay, cool. Was soll das denn jetzt heißen? Naja, irgendwas muss ich ja dazu sagen. Ja. Aber guckt euch das mal an, gerade wenn ihr was sucht, wo ihr euch ein bisschen zurücklehnen könnt und entspannt durchklicken, ist das, glaube ich, eine ganz gute Sache. Was kostet der Spaß? Das ist, glaube ich, 4,99. Echt? Ich dachte, das wäre billiger gewesen. Also das wäre nicht angenehm teuer gewesen. Aber es ist 4,99. Ja. Ah, gut. Für das. What power to them. Sehr schön. 4,99. Ja, für den PC wahrscheinlich dann mehr, oder? Mal sehen. Das kann ich mir jetzt fast nicht vorstellen. Aber doch, auf itch.io wollen sie $10 dafür. Oh, ja. Okay, interessant. Da ist aber dann übrigens Android auch mit dabei. Auf 7,99. Ah, ja. Okay, siehst das du? Ist ja auch spannend. Okay, das ist aber ein guter Preis. Für Desktop ist es schon günstig, für iPhone ist es total in Ordnung. Ja, aber für Leute, die jetzt Android und PC wollen, für die bietet sich dann itch.io ein. Das habe ich so auch noch nicht gesehen, dass auf itch.io quasi die PC und Android Binaries gleichzeitig verkauft werden, aber macht natürlich total Sinn. Ja. Nett. Gut, dann sind wir diese Woche auch schon wieder am Ende der Sendung angekommen. Es ging schnell. Ja, die saure Gurkenzeit ist so, die saure Lebkuchenzeit hat. Saure Lebkuchenzeit hat begonnen. Es ist einfach, wir warten eigentlich nur darauf, dass es endlich neue Macs gibt, dass wir nicht mehr so viel jammern müssen. Yeah. Bis dahin halten wir uns dann einfach zurück. Wochenlang über OLED-Leisten sprechen können. Genau. Ja, die OLED-Leiste. Ja. Nun ja. Ich hoffe immer noch auf einen mit meinem iPhone-Kopfhörer kompatiblen Headphone-Jack, das heißt Lightning. Hey, aber das prophezeit ja keiner. Nee. Ich warte immer noch drauf, dass man endlich diese absurden AirPods kaufen kann. Aber und übrigens muss ich dazu sagen, bei meinem Laptop, also bei meinem MacBook, wäre es viel wichtiger, dass der wasserdicht ist als bei ich habe schon viel mehr Laptops geschrottet wegen Flüssigkeit als iPhones. Krass. Okay. Ja. Ich glaube, da bist du jetzt nicht. Ja, ein Glas fällt halt mal um, aber ja. So eine sickerfreie Tastatur wäre toll. Ja, aber dann hat der natürlich auch keine Anschlüsse mehr, der neue Mac. Nur noch Bluetooth. Der ist ganz mutig, dann ohne USB. Nice. Ja. In diesem Sinne, bis nächste Woche und schaltet dann wieder ein, wenn es heißt Fanboys. Bye bye. Adi. Tschüss. You whipped out that Mexican thing again. They're bringing drugs, they're bringing crime, they're rapists, and some, I assume, are good people. You whipped out that Mexican thing again.